das Schläfe dich out. Ich nehm dich im Muckentau in den Augenrausch auf. Schräg drei Hacke und Blaurauche, Rabauken, Count mein Dope auf der Veranda Couch und spucke Bleikugeln auf Bullseis. Ich bin kein Peter Weder, noch lustig, ich bin kein Künstler, kein Günther Jauch. Ich sage meine Meinung, anstatt Nüsse zu kauen. Ich bin die Stimme aus dem Nebel vor dem stürmenden Applaus. Du hast einen Duftbaum an der Zimmer. Um auf Kacke zu hauen, Schuft siehst Christine, ich zieh ne gewisse Linie, schlussendlich Unterschichten der Haut. Aus Schraube nebenbei im Anflug eines Baumarktaufenthalts, sein Fertigteil Hexenhaus. Der Druck spielt auf den Text, an nicht ein Wesselstrauß. Ihr nehmt dort ein Tor, ich reiß aus, nehmt ein Tor, ich beißen aus dem Kunstspeicher, bau wieder für Bruno, Age of Empires 1. Oder Anoach, fragt auf den Zen-Meister Ei. Denn das Lasso reicht bei weitem geworfen nicht mehr aus. Der vorbei raucht, siehst der Fleischweißer im Treibhaus, mit so viel Zeit wie ein Pfeil drauf, braucht ihr das Kleid gehen und der Steiß raucht. Fleisch gepeitscht, rund 3000 Mosezeichen steigen auf wie Mobbezeile. Da verteilt sich meine Bremse. Verschleiß zu verzeichnen als Wire Guides oder Rauch und Drogen pfeifen Missbrauchs im Wigwam. Bitte freimachen, wo davon pfeifen Hotline, Keks essen, mickrigen Moorleichen. Gebt euch Freizeichen, das ist Ohrpeitsch und zwar worldwide. Wie gefesselt Stick im Fans, wichsen aus Reflex auf unseren fetten Raps auf Chat Roulette. An die Keks Rap ist schon Birne und Fett, deine zerstören sich selbst, nachdem du sie Raps tippst. Sind zwei komisch teilig, Kamerad mit dem Keil und dem Hammerschlag und dabei sind Kameras aufgemalt. Die Paragraphen an die fanatische Kanal Rap Street Art. An die verkaterten Beamers, cool down eines Streamers. Keep my life away. Ich bin der Papa, muss zur Arbeit, gib mir einen Kuss. Wir verändern das Klima am Pier in Fukushima und verduschen das lieber Panini. Habt ihr Bildern mit Musterknaben, Fußballspielers? Ja, der Schock sitzt tiefer als Bikini-Bottoms Grundwasserspiegel. Titelsongs geschrieben mit Bilderbuchsprache von der Filmschule Klasse in schillerndem Umfang und wildesten Farben. Sargent, yep. Mit den geladenen Daten können wir womöglich einen Drohnenangriff starten. Da verlagern uns exemplarisch auf die eigenen Soldaten oder Volk voll Kollateralschaden auf Schafwollplantage wie Bollerwagenfahrt zu Männertagen. Hart am Herz parken oder nach Kunstgraben. Untertage industrieller Unterhaltungsmensch. Man muss immer 100% geben, außer beim Blut spenden. Ich roll mit Longboard im Penny, bestand mit grünes Popcorn und Brandy, bin ein Topf von 50 Cent. Südländischen Frauen hab ich am Rüdig gebändigt, gut gelaunt, da bist du Gemüseabteil, dort steht vorbei und schweigt, etwas nach vorn geneigt. Vor dem Olivenbereich, blick mich seitlich an, reicht mir obligatorisch die Pfeife und dann smoke mir High Life Skunks. Seine Sorgen geteilt, wie beispielsweise Dosenpfand oder gefrorener Spinat, den er sich ohne Kocher und Propangas nicht erpressen kann. Steht verlorenen Mannes im Penny wie ein roter Plastik-Bowling-Pin. Ich sag zu ihm, Mensch, ärgere dich nicht und hole ihn Kinn Richtung Pole Position und schieb ihn zur Kasse, werf ihn raus wie ein klassisches Gesellschaftsspiel und hänge seine Frau an eine Melkmaschine. Eine Stunde später kommt sie wieder, geblitzt dings, die Stunde des Siegers singend, Olivias Milch trinkend. Und ich frage mich jedes Mal, was ist die Szene 4 jetzt hier? Was ist denn das für eine eigenartige Szene? Wann ist denn hier in dem Film überhaupt zu sehen? Jetzt gerade. Das sehen Sie jetzt gerade, Sir. Alles, was jetzt gerade abläuft, passiert jetzt. Ja, und die Vergangenheit? Die ist vorbei. Seit wann? Seit jetzt. Wir sind jetzt im Jetzt. Zurück in die Vergangenheit. Und wann? Na jetzt. Jetzt? Jetzt. Das geht nicht. Wieso nicht? Es ist vorbei. Seit wann? Seit jetzt. Wann wird das damals eigentlich jetzt? Schon bald.